Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassmeier und wir senden wie immer live, ungeschnitten und frisch von der Webcam. Und das ist sozusagen Teil 2 einer kleinen Serie. Ich weiß nicht, ob es eine Playlist irgendwann wird, vielleicht. Und zwar habe ich immer mal wieder wilde Ideen. Momentan kreisen sie um das Thema Bots und KI und so weiter. Letztes Mal habe ich ja gesagt, wäre es ganz spannend. Nee, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich letztes Mal gesagt habe. Müsste ich jetzt nachgucken. Ich habe über, oder war das dieselbe Idee, wie ich jetzt habe? Na gut, schauen wir mal, vielleicht habe ich da einfach noch ein bisschen elaboriert. Und zwar habe ich mir hier notiert, HR für Bots und KI, also anders gesagt, dass man sozusagen, so wie ich momentan eine Personalvermittlung habe, könnte ich eine Bots- und KI-Vermittlung haben. Das heißt, ich könnte hergehen und sagen, jemand, so wie sich ein Mensch für einen Job bewirbt, könnten Bots und KIs sich für Jobs bewerben und bestimmte Leute könnten bestimmte Aufgaben ausschreiben. Und jetzt ist ja die Frage, wie finden die beiden zusammen? Das ist genau dasselbe Human Resources, sozusagen Inhuman Resources. Ja? Also Bot Resources und KI Resources. Also das heißt, dass, also unter KI würde ich jetzt eher, ist eigentlich im Endeffekt egal, wie man was nennt. Also ich sag mal, automatische, intelligent simulierende Systeme, die irgendwelche Jobs erledigen, und irgendwie muss man die ja auf die Jobs vermitteln, die sie machen sollen. Und ich denke, das wäre eine interessante Aufgabe. Und die Leute, die sich bisher am meisten damit beschäftigen, sind eigentlich die Leute, die momentan Human Resources und KI machen, die momentan Human Resources machen. Aber natürlich ist es ein vollkommener Unterschied, ob ich jetzt einen Menschen auf den Job vermittle, also zumindest von den Fähigkeiten her, dann mit den entsprechenden Partnern zu kommunizieren, als wenn ich einen Bot oder eine KI auf den Job vermittle. Das heißt, da werden ganz neue Fähigkeiten, auch ganz neue Skills gebraucht, was angeht, das zu verstehen, was soll eigentlich der Bot, was soll eigentlich die KI machen. Und natürlich muss ich mit dem Hersteller vielleicht von dem Bot oder von der KI reden, ob er den vielleicht anpassen kann und so weiter und so fort. Also das ist wäre ein ganz spannender Bereich. Jetzt muss ich mir direkt mal mein anderes Video anhören. Ich meine, die Idee wäre ein bisschen anders gewesen, aber doch ganz ähnlich. Aber was ich jetzt auf jeden Fall mit dem Zettel mache, ist, dass ich ihn jetzt mal zerreiße. Nicht, dass ich dieselbe Idee vielleicht ein drittes Mal verwurste. Aber ich meine, wie gesagt, die Variante hier wäre ein bisschen anders gewesen als das, was ich damals gesagt habe. Ich glaube, da ging es eher darum, zum Beispiel Serverplatz zu vermieten für solche Services. Oder das gibt es ja auch schon, Leute, irgendwelche Tools bauen und wo man solche Bots zusammenklicken kann. Ich habe da mal versucht, ein bisschen dran rumzumachen und wollte mir mal was bauen in der Richtung, nämlich einen Coaching-Bot für Getting Things Done, also für eine Produktivitätsmethodik, also dass ich sagen kann, was ist dein Problem, ich habe keine Zeit, mein Schreibtisch ist im Chaos, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann, je nachdem, was der dann sagt, kommen dann halt entsprechende Tipps, was er dann machen könnte. Also falls jemand Lust hat, mir zu helfen, sowas zu bauen, fände ich es eigentlich ganz praktisch, weil das ist natürlich, also wenn ich sozusagen früher nannte man das Expertensysteme, also wenn ich so eine Art Expertensystem baue, was sozusagen aber auch meine Expertise abbildet, dann ist das ja auch ein sehr cooles Marketing-Tool, weil wenn jemand sagen will, ja, ich will lernen, wie das geht, oder ja, ich will, brauche dazu Beratung oder so, das wird das Expertensystem dann nicht unbedingt leisten können. Oder wenn der sagt, ja, ich habe da noch Fragen zu oder so, das wird das System vielleicht noch nicht, aber vielleicht bald leisten können. Und dann, also wie gesagt, wenn da jemand Lust hat, mir zu helfen, sowas zu basteln, dann könnte man das ja mal gemeinsam angehen. Okay, vielen Dank. Schwimmt nicht so weit raus, trinkt nicht so viel, möge der Saft mit euch sein. Das war wie immer live, ungeschnitten und frisch von der Webcam, euer Oliver Gassner. Bye, bye. Und nicht vergessen, bei YouTube auf Abonnieren drücken. Wenn ihr Abonnieren gedrückt habt, drückt auch auf das Glöckchen, was daneben ist, dann verpasst ihr kein Live-Video mehr. Bye, bye.